Abschnitt 23 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil: Der Prozess. 27 Mordfälle, Teil 1. Erstens: Friedel Rothe, geboren 17. Juli 1901, verschwand 25. September 1918. Es war 1918 in der Elendszeit, wo wir Deutschen nichts zu essen hatten. Der Gastwirt und Hausbesitzer Oswald Rothe stand im Felde. Seine allzu gute Frau konnte mit dem wilden Friedel allein schlecht fertig werden. Friedel sollte das Einjährigen-Examen machen, aber bummelte, rauchte, naschte. Er verkaufte, um Geld zu haben, heimlich Vaters Zivilkleider. Als der Junge am Sonnabend vor Markt Wichse besah, lief er fort, wurde zwar am gleichen Tage noch gesehen, wie er Bucheckern suchte in der Eilenriede, aber erst nach 2 Tagen erhielt die geängstigte Mutter eine Postkarte folgenden Inhalts: »Liebe Mutter, bin nun schon 2 Tage fort, komme aber erst dann nach Haus, wenn du wieder gut bist. Herzlichen Gruß, dein Sohn Fritz.« Am selben Tage kam der Vater aus dem Felde. Beide Eltern stellten sofort die eingehendsten Ermittlungen an, aber der Sohn, ihr einziges Kind, blieb verschwunden. Nun war aber aus den Freunden des 17-Jährigen allmählich allerlei herauszuholen. Da war der 14-jährige Paul Montag, ein auffallend hübscher jüdischer Junge mit stahlblauen Augen. Da waren ferner die älteren Freunde Helmut Göde und Hans Bohne. Diese Freunde des Verschwundenen gestanden, dass sie im Café einen feinen Herrn kennengelernt hatten, einen Kriminalbeamten, der sie beschenkt, in den Wald geführt und verführt hatte. Friedel war diesem feinen Herrn besonders nahe gekommen. Er hatte seinen Freunden anvertraut: »Ich bin schon in seiner Wohnung gewesen, da amüsieren wir uns und rauchen.« Ein andermal: »Gestern wollte ich in seine Wohnung, da lag er mit einer Frau im Bett. Er rief heraus: „Kann dir nicht aufmachen, habe Damenbesuch.« Als die Polizei nun nichts herausbekam, beschließen Göde und Bohne, auf eigene Faust nachzuspüren. Und es gelang ihnen denn auch, die Wohnung des Unbekannten, Zellerstraße 27, aufzustöbern. Die Eltern machten Anzeige, und der Kriminal Brauns bekam den Auftrag, bei dem feinen Herrn nach dem Verschwundenen zu forschen. Der Kriminal Brauns überraschte Hamann nachts und fand ihn in der Tat mit einem schlanken großen Jungen, auch einem Schulfreund des Friedel, nackend im Bette. Der Junge musste sich anziehen und wurde gefesselt abgeführt. Auch Hamann wurde abgeführt. Er bekam 9 Monate Gefängnis wegen Verführung der Knaben. Ein Mord war nicht nachzuweisen. Eine genaue Haussuchung wurde freilich nicht vorgenommen. Kriminal Brauns, typischer Beamter, energiedampfend, in strengem Obrigkeitston, gibt dafür folgende Begründung: »Ich hatte dazu keinen Auftrag.« 5 Jahre später, als die große Mordepidemie einsetzte, kam die Polizei auf den Fall zurück. Und nun gestand Hamann: »Damals, als der Kriminalbeamte uns verhaftete, steckte der Kopf des ermordeten Knaben unter Zeitungspapier hinterm Ofen. Ich habe ihn später im Stöckener Friedhof verscharrt.« Zweitens: Fritz Franke, der Berliner, geboren 31. Oktober 1906, verschwand 12. Februar 1923. 5 Jahre vergingen, während ihrer soll angeblich keiner getötet sein. Den Mord an dem jungen Schüler Koch, dem Ersten, er hat 3 Kochs getötet, hat man nicht mit auf die Anklageliste gesetzt. Bei der Kriminalpolizei am Waterloo-Platz erscheinen zwei Dirnen aus der Altstadt. Es sind Hamanns Freundinnen, Elli Schulz, ein dickes, rosiges Schweinchen, und Dörrchen Mrutzek, eine dünne, lange Stange, die Geliebte des Grans. Sie erzählen eine konfuse Geschichte und bringen zwei Stücke Fleisch mit der Anfrage, ob das wohl Menschenfleisch sein könne. Dörrchen berichtet etwa dies: Vor zwei Tagen haben Elli und ich einen hübschen jungen Mann bei Herrn Hamann in der Neuen Straße kennengelernt. Er kam aus Berlin und konnte schön Klavier spielen. Wir waren alle bei Hamann. Auch ein Herr Grans war dabei. Da sagt Hamann: Geht man wieder weg, ich kriege Besuch. Herr Kriminalkommissar Olfermann kommt, wir haben wichtige Konferenz. Da gingen Grans, Elli und ich hinüber ins Schützenheim. Da machte der junge Mann aus Berlin Musik. Elli und ich tanzten danach mit Herrn Grans. Als wir dann wieder nach Hause wollen und den jungen Mann bis zu Hamanns Wohnung begleiten, sagt Herr Grans Elli ins Ohr, in Beziehung auf den fremden jungen Mann: Du, der wird heute getrampelt. Daran haben wir uns später wieder erinnert. Dann, am anderen Morgen, gehe ich wie gewöhnlich zu Hamanns Wohnung, Neue Straße 8, das Zimmer reinigen. Hamann öffnet. Der hübsche, dunkelblonde junge Mann liegt im Bett, mit halb entblößtem Oberkörper, ganz weiß. Ich, zu Tode erschrocken, trete herzu und frage: Was ist er mit? Hamann, den jungen Mann zudeckend, flüstert: Psst, er will schlafen. Geh raus, komm nachmittags das Zimmer aufnehmen. Ich gehe also wieder und sage noch zu Elli: Da ist was nicht richtig. Nachmittags gehe ich denn wieder zu Hamann, da hat er sich eingeschlossen und ruft durch die Ritze: Jetzt bin ich beschäftigt, komm abends gegen 7. Als ich am Abend komme, stehen alle Fenster weit offen. Das Zimmer hat er schon aufgescheuert und reingemacht. Hamann in Hemdsärmeln ist sehr aufgeregt. Er schwitzt und fragt mich: Dörrchen, riecht es hier wohl schlecht? Ich sehe, auf dem Bette liegen die Kleider von dem Berliner. Ich schreie laut los: Was ist mit dem Berliner? Hamann sagt ruhig: Der hat nach Hamburg weitergemacht. Er wollte andere Montur haben, hat wohl was ausgefressen. Ich habe sie ihm umgetauscht und noch was zuzahlen müssen. Dann kamen auch Herr Grans und Elli. Elli und ich waren sehr misstrauisch und fragten immer wieder: Was ist mit dem Berliner? Hamann lachte uns aus und Grans beruhigte uns. Zwei Tage später machten Elli und ich Hamanns Zimmer rein. Hamann ward gerade von Wegehenkel abberufen, da benutzten wir die Gelegenheit und durchwühlten alle Schubladen. In der Schublade des Tisches lagen die Zigarrenspitze und die Brieftasche des Berliners. Wir erbrachen auch die Butzenklappe unter der Treppe, da fanden wir eine blutige Schürze und einen ganz großen Topf voller Fleischstücke. Klammer auf, er gehört Frau Wegehenkel, er fasst 25 Liter, Klammer zu. Wir versteckten zwei Stücke, ganz voller Haare. Hier sind sie. Dörrchen und Elli gerieten nun aber zufällig an denselben Kriminalkommissar Müller, welcher den Hamann als Spitzel beschäftigte. Der hörte sie ungläubig an und führte sie dann zum Gerichtsarzt Alex Schackwitz. Dieser unterließ es leider, das Fleisch zu mikroskopieren. Fröhlich lachend hielt er es an die Nase und sagte: »Riechen kann ich es heute nicht, denn ich habe den Schnupfen. Aber das sieht ja ein Blinder. Es sind Schweineschwarten.« Man ließ nun bei Hamann eine Haussuchung halten, fand aber nichts Verdächtiges. Wie aber war die Wirklichkeit gewesen? Der 18-jährige Sohn des Gastwirts Franke in der Markgrafenstraße in Berlin, eines braven, stillen Mannes, war ein blitzsauberes Flittchen-Juhe und hatte mit seinem Freunde Paul Schmidt, einem störrischen Burschen von 16 Jahren, Sachen von zu Hause im Bahnhof Friedrichstraße verkauft. Mit dem Erlös waren die beiden Tunichtgute nach Hannover gefahren. Dort hatte Hamann beim Revidieren der Wartesäle morgens gegen 6 sie sistiert, hatte den Minderhübschen mit etwas Geld in die Herberge zur Heimat geschickt und den anderen mit sich nach Hause genommen. Als der junge Schmidt den vermeintlichen Kriminalbeamten endlich nach 3 Tagen wieder nachts auf dem Bahnhof traf, versicherte dieser, der andere sei weitergefahren nach Hamburg. Das hinterlassene Zeug hat Grans geschenkt erhalten. Die beiden Dirnen aber hatten recht gesehen. Hamann gibt an, dass Grans unversehens dazugekommen sei, als die Leiche im Zimmer lag. Er habe Hamann ganz erschrocken und bleich angestarrt, habe aber kein Wort gesagt, sondern sich umgekehrt und gefragt, »Um welche Zeit soll ich wiederkommen?« Drittens. Wilhelm Schulze aus Kohlshorn, geboren 31. August 1906, verschwand 20. März 1923. Wilhelm Schulze, Schreiberlehrling, ein frühfertiger, abenteuerlustiger Junge, 16,5 Jahre alt, Sohn des inzwischen verstorbenen Eisenbahntischlers Otto Schulze und seiner nun in Lehrte wohnenden, kreuzbraven, schlichten Ehefrau, fuhr in die Stadt zur Arbeit und kam eines Tages nicht wieder. Leichenreste sind nicht ermittelt, die Kleider fanden sich bei der Engel. Hamann hatte den Jungen auf dem Bahnhof abgefangen und mit sich genommen. Viertens. Roland Huch, geboren 7. August 1907, verschwand 23. Mai 1923. Der Schüler des Bismarck-Gymnasiums Roland Huch, einziger Sohn der Eheleute Apotheker Huch, Arnswaldstraße 32, 15,5 Jahre alt, dunkelblond, groß, kräftig, trotz eben durchgemachter schwerer Rippenfellentzündung froh und frisch, hatte einen großen Schwarm für Marine und wollte durchaus zur See. Eines Abends, als die Eltern im Konzert in der Stadthalle waren, packte der Junge seine besten Sachen in einen Fibre-Koffer, nahm sich Geld, verabschiedete sich von Alwin Richter, seinem liebsten Freunde. »Du Alwin, grüße die Eltern, ich verreise.« Die entsetzten Eltern eilen, als sie hören, dass der Sohn fort ist, sofort zur Bahnhofswache. Der Vorstand der Kriminalwache, Kommissar von Lonski, schnauzt sie an. »Ich kann doch nicht wegen eines fortgelaufenen Jungen den ganzen Apparat in Bewegung setzen.« Dieses Mal handelt es sich um eine gute Familie. Das Gericht gestattet, was sonst gemäß § 263 streng gemieden wird, die Polizei zur Vernehmung hereinzuziehen. Es kam heraus, dass nicht nur der Polizeiapparat versagt hatte, nein, der unglückliche Vater hatte auch nicht an die Bahnpolizei in Bremen und Hamburg telefonieren können. Er hatte um einen Beamten gebeten, um mit dessen Hilfe in den Slums der Altstadt nachzuforschen. Da war er aber beschieden worden, das ist nicht unser Ressort. Ja, die Vermisstenmeldung ist nicht einmal weitergegeben worden. Dieses Mal verkaufte Hamann das Zeug des Knaben durch die Wegehenkel an eine dunkle Mutter Bohrmann, die es weiterverkaufte an Alex, den Bademeister in Schraders Schwimmanstalt. Der brachte die Sachen ein Jahr später wieder zum Vorschein. Sogar die Knöpfe trugen noch die Firma von Schneider Brüggemann. Die einzige Hinterlassenschaft des jungen Roland, der sich in den großen Wald der Welt hinaussehnte und einem Wolf in den Rachen lief. Ende von Abschnitt 23. Gelesen von Klaus Missfeld.